So, dann jetzt, ab heute gibt es Interviews, dann wir können zwischen vier Augen alles besprechen. Es gibt in Visuddhimagga über Anapana eine Erklärung. Yasa anapana sati bhavita subhavita yatha buddhena desita so imam lokam ubhasati abhamutova chandima. Das ist Pali, das versteht ihr nicht, aber Pali ist eine schöne Sprache. Was bedeutet das? Wenn jemand anapana sati übt, so wie es von Buddha erklärt wurde, Schritt nach Schritt, der scheint in dieser Welt so wie der Mund, der von den Wolken bedeckt war und wieder die Wolken sich zerstreuen. Scheinen sie so auch? Ja, noch eine Weile wird es dauern. Aber hoffentlich alle werden so scheinen. Das dauert alles, deswegen muss man lernen mit Verständnis und mit Methode. Verständnis und Methode ist, was uns Yogis macht. Und jetzt über die Methode. Die Methode natürlich wendet man an, je nachdem, wie man fortgeschritten ist. Wenn Sie sehr fortgeschritten sind, Sie können dann allmählich nicht mehr viel Achtsamkeit über diese grobe Atmen und Sie konzentrieren sich an feinere Atmen, an Prana. Und Sie können, indem Sie wie einige von uns Interesse für chinesische Kultur und Wissenschaft und Medizin haben, können Sie dann forschen, die Kanalen, die auch in Tantra erwähnt sind, obwohl es winzige Unterschiede gibt. In der Tat ist dieselbe Theorie, die Zirkulation der Energie, alles, was wir sind, ist nur Energie. Der Körper ist Energie, Geist ist Energie. Körper ist ziemlich grobe Energie, Geist ist ziemlich feinere Energie. Und diese Energien zirkulieren im Körper, indem sie gewisse Regeln folgen. Wichtig ist erst, man spürt, lernt zu spüren, allmählich dieses Atmen als Energie, das in unserem Körper zirkuliert und das es ermöglicht, dass der Körper funktioniert. Und der Körper funktioniert so, wie. So wie Herz. Herz ist Wurzel von unserem Leben. Nach der chinesischen Philosophie, Sitz des Geistes ist eigentlich Herz. Gehirn hat nur so unterstützende Funktion. Sitz des Bewusstseins, im Theravada auch, ist Herz. Und Herz ist der König. Wenn der König da ist, alle Minister melden Gehorsam. So wie der tschechische Nationalheld Schweig immer melden Gehorsam. Alles melden Gehorsam, so lange. der Herr, dieses Herz funktioniert. Und wenn Herz Probleme hat, der ganze Körper hat Probleme. Deswegen in Chinesischen heißt Herz Xin Wang. Wang heißt der König. Und warum erkläre ich das alles? Was hat es mit Qi, mit Prana zu tun? Prana, wenn Prana funktioniert, diese Zirkulation von Blut ist ungehindert. Wenn Prana nicht richtig funktioniert, die Zirkulation von Blut ist gehindert und die Organe dann bekommen nicht genügend Ernährung. Erste Prinzip, das finden Sie im Buddhismus, ist Sabbe Sata Ahara Titika. Alle Wesen sind berühren auf Ernährung. Wir ernähren uns, deswegen leben wir. Durch Wechsel von Energie. Das ist Ernährung. Das geschieht mit grober Ernährung, mit Brot, Wasser. Wenn wir Brot essen und so weiter, Reis, Gemüse, dann, was passiert? Gehen wir zum Klo? Wenn wir Wasser trinken, auch gehen wir zum Klo? Deswegen funktionieren wir, wenn wir richtig zum Klo gehen, regelmäßig, dann sind wir gesund. Wenn wir nicht richtig funktionieren, dann diese Stoffwechsel, Ernährung, Absorption wird gehindert. Und da alle Probleme kommen damit. Ist jemand von euch ein Arzt? Sie sind vielleicht, ne? Ist sehr interessant, diese Sachen, weil dann bekommt man Licht auch über die westliche Medizin eigentlich. Dieselben Prinzipien, aber sie werden nicht in Bezug auf das tägliche Leben verstanden, nur abstrakt. Aber man muss es konkret verdauen. Die chinesische Medizin, indische Medizin, tibetanische Medizin, Naturmedizin, wie bei uns früher griechische Medizin, ist alles basiert auf Betrachtung des Körpers. Dadurch kommt die Weisheit. Und die westliche Medizin leider ist basiert auf Betrachtung von dem toten Körper. Deswegen alles ist getrennt. Wir sehen nicht das Ganze. Aber Naturmedizin ist begründet auf Betrachtung von dem lebendigen Körper. Deswegen wir können wieder das Ganze sehen. Und wenn wir das Ganze sehen, dann können wir nicht nur die Probleme heilen durch Medikamente, aber wir können sie auch vermeiden. Das ist der Zweck von Naturmedizin, die Probleme zu vermeiden, nicht zu lassen, dass sie entstehen. Deswegen üben wir Qigong, deswegen brauchen wir diese Philosophie. Ohne Philosophie gibt es keine Medizin. Das ist Prinzip von den Griechen, auch China, die in Indien. Medizin ist Upaveda, ist ein Teil von Vedas. Ohne Medizin, dann Medizin soll helfen, die Vedas, die Weisheit zu verstehen. So jetzt, auch ob wir gesund sind oder nicht gesund sind, alles, man kann verstehen durch diese Prozesse von Absorbierung, von Ernährung, von die Wechsel, Stoffwechsel und von Atmen. Atmen ist auch Stoffwechsel. Aber Atmen, Stoffwechsel geschieht in jedem Augenblick. Mit groben Atmen geschieht es mit Einatmen und Ausatmen. Der Buddha immer betont, wir sollen so meditieren, dass wir verstehen, mit Einatmen sind wir wieder geboren, mit Ausatmen sterben wir. So, das ist die echte Meditation. Dieser Prozess von Geburt und Tod geschieht mit jedem Atemzug. Und jetzt wir kommen zu dem feineren Atmen. Und diese feinere Atmen, diese Stoffwechsel auf Zellen in indischer Medizin heißt das Roma Kupa. Das heißt Atmen durch die Poren in Haut. Roma Kupa heißt Poren in Haut. Das ist nicht wissenschaftliche Sprache. In wissenschaftlicher Sprache können wir das nennen Zellenatmen. Gestern habe ich erwähnt, Unterschied zwischen Theravada und dieser Tradition. Wir unterscheiden in dieser Tradition zwei Sorten von Einatmen und Ausatmen. Grobe, das auf grobe Akasha, grobe Raum basiert ist. Großer Raum. Raum kann natürlich nicht grob oder fein sein. Raum ist immer dasselbe, aber grob im Sinne von groß, dass man es leicht erfahren kann. Das ist grob. Was man leicht erfahren kann, ist grob. Was man nicht so leicht erfahren kann, man braucht Weisheit, man braucht Konzentration, das ist fein. So, in diesem Sinne, einatmen, ausatmen durch Nase ist grob, indem man es sehr klar erfahren kann. Aber einatmen, ausatmen von den Zellen ist sehr fein. Und normalerweise, wenn man keine Weisheit und Konzentration hat, man sieht es nicht. Aber heutzutage Wissenschaft sieht es. Nicht wahr? Wir können Mikroskop ins Körper hineinführen und sehen, dass jede Zelle, die lebt, die Krebszellen leben nicht mehr, deswegen sie, so wie Herz, sie pulsieren nicht, vibrieren nicht. Das Leben ist Vibration. Die Tätigkeit von Denken ist auch Vibration. Man kann das schon messen. Und diese Vibration dann geschieht in jedem Augenblick. Und dieses Prozess von Entstehen und Sterben auch geschieht in jedem Augenblick. Es ist sehr leicht zu sehen, dass wir nicht dieselben sind, was wir waren vor 10 Jahren, 20 Jahren, 40 Jahren. Aber es ist nicht so leicht zu sehen, dass wir nicht dieselben sind in jedem Augenblick oder mit jedem Atemzug. Wir können nicht zweimal in denselben Fluss eintreten, hat der alte Heraklitos gesagt. Das ist, was wir sind, diese Fluss, dass sie immer bewegt. Und Bewegung heißt, Vibration. Und jetzt wir in dieser Methode, wir lernen, diese Vibration wahrzunehmen. Und jetzt wir lernen ein klein bisschen Qigong auch dazu, das hilft. Wenn Sie sich konzentrieren an die wichtigsten Akupunkturstellen, dann Sie werden, wenn Konzentration sich verbessert hat, Sie wahrnehmen können diese Akupunkturstellen als Vibration. Sie expandieren, schrumpfen, expandieren, schrumpfen, expandieren, schrumpfen. Das ist Qi. Wir sind nicht völlig davon bewusst, dass Einatmen, Ausatmen Leben bedeutet und dass wir nichts anderes als dieses Leben sind. Aber wenn man zu dieser feineren Ebene kommt von Qi, wird man davon allmählich bewusst. Und man kann es auch, wenn man es wahrnimmt, dann man kann es auch ändern. Was man wahrnimmt, kann man ändern. Was man nicht wahrnimmt, kann man nicht ändern. Bewusst. Nicht wahr? Also Wurzel von unserer Erfahrung ist im Geist. Ein Verständnis von den feineren Energien ist die nach Philosophie der Yoga nach, Yogacara nach, ist der beste Weg, um den Geist zu verstehen. Wie der Geist eigentlich funktioniert. Wie der Geist Wurzel von allen unseren Erfahrungen, ob körperlichen oder mentalen ist. So, und jetzt, Sie haben eigene Erfahrung gemacht. Natürlich, wir können besprechen, auch im Interview, wie Sie es gemacht haben und was Sie eigentlich erfahren. Aber natürlich, damit ich lehre, nicht nur Theorie, sondern auch etwas, was mit Praxis verbunden ist, brauche ich Feedback. Jetzt haben Sie einen Tag geübt, jetzt kommt der zweite Tag. Wie können Sie sich in diese Meditation einfühlen? Geht das? Oder üben Sie erst immer mit dem, was klar ist, deswegen habe ich am Anfang diesen Vers rezitiert, man muss Schritt nach Schritt lernen. Erst das Grobe, dann bleibt man bei dem, was man wahrnehmen kann, indem das, was grob ist, man sehr klar wahrnimmt, dann kann man allmählich zu mehr und mehr subtile Realität. Aber wenn das, was grobe ist, man nicht klar erfährt, dann kommt man eben nicht zu subtiler Realität. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man fängt an mit dem, was man klar wahrnehmen kann und bleibt damit der Geist klar wird. Wenn der Geist klar wird, er kann dann allmählich das subtile Forschen. Ist das klar? Und eigentlich der Zweck von Meditation ist, dass der Geist klar ist. Klarheit des Geistes ist Weisheit. Wir können viele Informationen haben, aber was Buddhismus, Yoga anbetrifft, ist keine Weisheit. Weisheit ist, dass der Geist klar ist. Und klar bleibt. Und wenn er nicht klar ist, wir nehmen es wahr. Das heißt, wir machen Fortschritte. Wenn der Geist nicht klar ist und wir nehmen es nicht wahr, keine Fortschritte. Dann. Genauso mit dem Körper. Wenn wir nicht die richtige Lage haben, wir nehmen es wahr. Wenn wir richtige Lage haben, wir nehmen es wahr. Und dann macht man Fortschritte, auch in physischer Seite von Training und auch in mentale Seite von Training. Dieselben Prinzipien sind da. So, man lernt bewusst zu leben. Und bewusst zu leben ist, im Gegenwart zu leben. Und jetzt verbinden wir es mit der Philosophie, dass sie Abend lernen. Eigentlich alles, was wir mit dem weltlichen Geist erleben, sind unsere Bilder des Geistes. Es ist nicht die Realität. Wir kommen dazu heute Abend. Wenn wir das erkennen, wir lernen in Gegenwart zu leben. Wenn wir das nicht erkennen, wir leben immer in den Träumen. Macht das Sinn? Dann jetzt, wir trainieren auf Atmen. Atmen, am Anfang, wie wird man bewusst von Atmen? Durch die vier Elemente. Druck oder Vibration. Vibration ist Windelement, Härte ist Erdeelement, Kohäsion ist Wasserelement. Mit Einatmen Kälte, mit Ausatmen Wärme, das ist Feuerelement. Ist das nicht so? Und diese Elemente sind zusammen, obwohl sie ganz verschiedene Eigenschaften haben, sie sind zusammen und erscheinen zusammen in jedem Augenblick. Aber wechseln sie sich. Und das ist bedingte Entstehung. Kein ein Grund, sondern viele, viele Gründe, viele, viele Ursachen erscheinen zusammen. Nie eine Ursache. Aber wir wollen immer eine Ursache und das festhalten. Das ist Parikalpita. Wir haben darüber gesprochen. Wir sehen nicht das Ganze. Wir sehen nur einen Bruchteil von der Realität und nehmen wir das für das Ganze. Und dadurch dann interpretieren wir die Realität durch unsere Konzepte. Das ist natürlich notwendig, sonst sehr schwer anderes. Aber wenn wir das einsehen, was passiert? Anhaften geht weg. Wenn wir das nicht einsehen, dann Anhaftung wächst, weil wir denken, das ist, nur das ist richtig, alles andere ist falsch. Und dann, was passiert? Dann zanken wir, regen wir uns aus und alle Probleme kommen. Jetzt diese körperliche Seite von Erfahrung von Atmen ist nichts anderes als Erfahrung von diesen Elementen. Wenn diese Erfahrung von den Elementen klar ist und der Geist kann da bleiben, dann wird es zu mentalem Bild. Wenn es zu mentalem, klarem mentalen Bild wird, dann alle diese Eigenschaften von den Elementen, obwohl sie da sind, sie gehen in den Hintergrund und das Bild, mentale Bild geht in den Vorgrund. Und da kommen wir in tiefe Konzentration. Dieser mentale Bild ändert sich nicht, aber die Eigenschaften von den Elementen ändern sich immer, immer, immer. Wenn Sie ein Experiment machen, gehen Sie mit dem Bewusstsein in ein Nasenloch hinein und spüren Sie eine Stelle, wo die Berührung klar ist. Sie werden sehen, in dieser Stelle eine von den Eigenschaften kommt im Vorgrund und bleibt ein klein bisschen, aber nach einer Weile wieder andere Eigenschaft kommt in den Vorgrund und wir vergessen die ursprüngliche Eigenschaft und die Eigenschaften sind immer ändern sich. Die Stelle, wo wir Hitze gespürt haben, spüren wir dann Härte, Druck. So die Achtsamkeit sich ändert. Wenn die Achtsamkeit sich ändert, der Geist sich ändert. Wenn die Achtsamkeit bleibt bei einem Objekt, der Geist sich auch nicht ändert. Ist das klar? Nicht klar? Alles ist doch in Veränderung. Es muss sich doch verändern. Aber wenn der Geist bleibt bei einem Bild, dieses Bild ändert sich nicht, dann der Geist ändert sich auch nicht. Man sieht es nicht. Und dadurch kommt man in Konzentration. Wenn Sie laufen von einer Eigenschaft zur anderen, dann kommen Sie nie zu Konzentration. Naja, aber auf einer feineren Ebene ändert sich es ja trotzdem. Und ich muss da dran, also... Aber das spielt keine Rolle. Der Geist ist der Wurzel von unserer Erfahrung, nicht die äußere Realität. Jetzt lernen Sie Yogacara. Wenn der Geist sich nicht ändert, Objekt kann sich auch nicht ändern. Wenn der Geist sich ändert, nur dann Objekt wird sich ändern. Das ist klar, ja. Na, dann... So dass, wenn die Konzentration bleibt auf das Bild, wenn es bleibt an die Eigenschaften, dann der Geist sich ändert. Wenn es bleibt an einem Bild, dann der Geist sich nicht ändert. Und so geht man in die Konzentration hinein. Und so wird dann der Geist beruhigt. Erst muss der Geist beruhigt werden, nur dann kann er wahrheitsgemäß schätzen die wahre Natur der Erfahrung. Wenn der Geist nicht beruhigt ist, er kann nicht schätzen. Er ist immer verwirrt. So, deswegen, wenn man diese Meditation lernt, wichtig ist, dass man bleibt bei dem Objekt, das klar ist. bis der Geist sich beruhigt hat. Wenn der Geist sich beruhigt hat, was passiert? Man spürt Leichtigkeit, Geschmeidigkeit. Klarheit, Entspannung. Wenn der Geist sich nicht beruhigt hat, dann eben diese Sachen nicht da sind. Indem sie nicht da sind, Meditation ist schwer. Wenn sie da sind, Meditation ist leicht. Wenn sie da sind, obwohl wir im Körper uns nicht gemütlich spüren, wir sind gemütlich. Warum? Weil der Geist ist der Wurzel von unserer Erfahrung, nicht der Körper. Deswegen muss man, wie im Herzsutra, erst muss man sehen die Leerheit von dem Körper, dann sieht man Leerheit von den Gefühlen, Wahrnehmungen, Geistesformationen und von dem Bewusstsein. Wenn man nicht klar die Leerheit von dem Körper erfährt, wird man auch nie Leerheit von den Empfindungen wahrnehmen können. Und was ist Leerheit? Ohne Konzepte. Das ist nur ein Teil davon. Leerheit ist bedingte Entstehung, nichts anderes. Bedingte Entstehung ist Leerheit, Leerheit ist bedingte Entstehung. Bedingte Entstehung ist bedingte Entstehung, weil es nicht zulässt, etwas, eine Essenz, dauerhafte Essenz in unserer Erfahrung. Und das ist Leerheit. Wenn in unserer Erfahrung eine dauerhafte Essenz wäre, dann wir würden nicht erfahren, weil Erfahrung ist ein Prozess, in Prozess alles sich ändert, nicht wahr? So ist der Körper, so ist der Geist. In Medizin lernen wir genau das, nicht wahr? Körper ist nur ein Prozess, Geist ist auch nur ein Prozess. In einem Prozess keine dauerhafte Substanz kann es geben. Und jetzt erfahren wir das mit dem Atmen. Wenn man das klar erfahren hat, kann man loslassen. Wenn man loslässt, der Geist wird weich, schmiedig, klar. Es ist nicht klar, weil man nicht loslässt. Spüren wir das auch so? Und man kann nur loslassen, wenn man das Objekt der Betrachtung sehr, sehr klar wahrnimmt. Wenn man es nicht klar wahrnimmt, kann man nicht loslassen. Das ist auch so im Leben und das ist auch so in Meditation. Wenn wir was Neues lernen, werden wir immer anhaften, wenn ich eine, jetzt lerne ich Spanisch. Hm? Wenn ich spanische Grammatik lerne, kann ich nicht loslassen, muss ich das irgendwie im Geiste behalten, nur dann kann ich loslassen, nicht wahr? Hm? Deswegen, wenn ich Spanisch spreche, kann ich mich nicht völlig entspannen, weil ich die Sprache nicht gut kenne. Hm? Deutsch kann ich ein bisschen besser, kann ich mich mehr entspannen. Hm? Tschechisch kann ich noch viel besser, da kann ich mich sogar völlig entspannen. Hm? Ist das nicht so? Hm? Und man kann sich entspannen mit dem Atmen, nur wenn man es sehr, sehr gut kennt und damit familiär ist. Deswegen habe ich erklärt, der Buddha sagt, man wird so wie der Mond, der aus den Wolken rauskommt, die Welt in der Welt scheinen können, wenn man familiär mit Meditation über Einatmen und Ausatmen ist und man hat es lange, lange Zeit geübt, dann braucht man keine Bemühung und der Geist bleibt bei Atmen. Dann kann man sich entspannen mit Einatmen und Ausatmen und mit Klarheit des Geistes. Deswegen, wenn Probleme kommen, betrachten wir Atemzüge und Probleme sind weg. Warum? Weil der Geist hat sich stabilisiert, hat sich beruhigt. Alle, nach der Philosophie von Yoga, alle Probleme kommen von Unfähigkeit der dauerhaften Konzentration des Geistes. Warum lernen wir Meditation? Damit wir mühelos uns konzentrieren können. Das ist Weisheit und das ist Shamatha, das ist Vipassana. Solange wir nicht die Fähigkeit haben, uns ohne Mühe entspannen und konzentriert bleiben, wir sind keine Meister von Meditation. Und damit wir es diese lernen können, wir brauchen unbedingt am Anfang familiär mit dem Objekt der Betrachtung sein. Wir haben erklärt, Atmen ist am einfachsten. Warum? Weil es ist immer mit uns. Wir brauchen es nicht zu suchen. Deswegen ist das beste Objekt, um außer Leerheit selbst, aber man kommt nicht so klar zur Betrachtung von der Leerheit. Man muss sich irgendwo stützen und beste Stütze ist dann Einatmen, Ausatmen. Wenn man so geübt hat, dass man sich mit Hilfe von Stutz zur Ruhe bringt, dann kann man sich allmählich auch mit dem abstrakten Objekt, das man nicht mehr greifen kann, zur Ruhe bringen können, lernt. Das sind die Schritte von dieser Meditation. Das sind die Schritte von Yogacara auch. So versteht man den Geist. Erst gibt man ihm Stütze, dann die Stütze wird abgebaut. wenn er Stütze hat und kann sich dann vertiefen in das Objekt der Betrachtung, dann braucht er nicht mehr Stütze. Er kann sich wenden an sich selbst. Aber wenn er keine Weichheit, Leichtigkeit, Beruhigung hat, er kann sich nicht an sich selbst wenden. Er würde gleich weglaufen, weil das Objekt nicht klar ist. So, wir brauchen unbedingt, wenn wir Meditation lernen, erst uns stützen. Dann können wir diese Stütz abbauen. Wenn wir uns nicht stützen können, wir können nicht Stütz abbauen. Wenn wir nicht Leichtigkeit, Geschmiedigkeit von Geist erfahren haben, wir können wir uns auf Geist stützen. So, Reihe nach, wie der Buddha sagt, wenn man Atemmeditation lernt, dann scheint man in der Welt, so wie der Mund befreit von den Wolken. Na prima, endlich kommt eine Frage. Ja? Was passiert genau, wenn man die Stütze abbaut? Also verlagert sich die Konzentration? Man wendet sich an Geist selbst, das der Wurzel von allen Erfahrungen ist. Aber wenn der Geist nicht stabil ist, klar ist, man kann es nicht machen. Und bei der Meditation bleiben wir bloß bei der Beobachtung. Denn Ausatmen heißt ja Loslassen und sollte man da schon seinen Atem beeinflussen? Das ist nur ein Konzept. Sie einfach leben völlig diese Einatmen und Ausatmen Zuge aus, dann haben Sie nicht solche Fragen. Nicht wahr? Wir haben gestern gesagt, was heißt richtige Motivation? Bei den Fakten bleiben, nicht bei den Konzepten, sind nur dafür, damit wir die Fakten erleben. Aber wir wollen bei Fakten bleiben, nicht bei Konzepten. Wenn wir bei Fakten bleiben, wir haben keinen Widerspruch. Durch Konzepten kommen die Widersprüche. Das ist Yogacara. Dann der Geist lehrt sich, aber damit er sich lehrt, er braucht erst diese Geschmiedigkeit, Klarheit, Leichtigkeit, sonst er kann sich nicht lernen. Er wird immer so, wenn ich Spanisch lerne, er wird immer wollen etwas greifen und absorbieren, zunehmen, nicht wahr? Er kann sich nicht entspannen. Deswegen der alte Sokrates sagt, wir können nur lernen, was wir schon kennen. Was wir nicht kennen, wir können nicht lernen. Lernen ist Erinnerung. Und wenn wir nicht gut erinnern können, wir haben Spannung. Wenn wir uns sehr, sehr klar erinnern, wir können uns entspannen. Ist das so? Das heißt nicht, dass wir nicht Spanisch lernen sollen oder andere Sachen, Kunst, Musik und so weiter. Aber wir verstehen den Mechanismus. Und dann, das ist Weisheit. Wir verstehen in sich selbst, dann verstehen wir auch in den anderen, dann können wir auch den anderen helfen, gleichzeitig sich selbst helfen. Und dann lernen wir viel schneller und auch helfen wir den anderen. Das ist der Weg von Bodhisattva. Gestern haben wir gelernt. Ja? Wir müssen in dem letzten Ende alles lernen wollen, aber mit richtiger Motivation. Alles lernen heißt dann alles nicht anhaften. Das ist Yogacara. Warum nicht? Weil die Natur des Geistes ist nicht dualistisch. Wir bringen Dualismus hinein. Und durch was? Durch die Bilder von unserem Geist? Und unser Geist arbeitet auf den Bildern. Wenn er das klar erfährt, das ist Satori. Und man geht durch den Prozess von Satori, bis es klar wird. Dann scheint man in der Welt wie der Mond, das von den Wolken rauskommt. Prima. Ja, bitte, bitte. Ja, wenn der Fokus breiter wird, und im Körper ein Wohlgefühl, eine Vibration entsteht, die wird bei mir manchmal so intensiv. Wie soll ich damit umgehen? Soll ich drin bleiben oder soll ich ein Stück zurückgehen vom Fokus her? Meditation ist Entwicklung der Weisheit. Und Weisheit ist, dass man versteht alles als Prozess. Lernen, Meditation ist auch ein Prozess. Indem wir nicht Meister von Meditation sind, dann haben wir Schwankungen. Und wenn wir Schwankungen haben, das heißt, wir was? Wir anhaften an das, was angenehm ist, und wir wehren uns gegen das, was nicht angenehm ist. Das ist normal. Jeder macht das. Aber wenn man davon bewusst wird, kann man sich in diesem Prozess entspannen. Wenn man nicht bewusst ist, kann man sich nicht entspannen. Wenn, dann wird man wie ein Zecke anhaften an das angenehme Gefühl und sich gleich engen wie auf das, was unangenehm ist, wie eine Affe. Man versucht, Banane wegzunehmen, sie wird sich gleich zeigt sie die Zähne und wird sie sehr aggressiv, nicht wahr? Warum? Die Affe kann nicht diesen Prozess verstehen, aber wir kennen das, dazu ist ja die Meditation. Was ist dann Reife in der Meditation? Die Schwankungen werden weniger und weniger. Aber trotzdem, auch der Buddha, auch der Arahat haben unangenehme Gefühle, unangenehme Gefühle. Das ist Leben. Wenn man Buddhismus versteht, die angenehmen Gefühle sind Resultat von unserer heilsamen Karma, unangenehme Gefühle von unheilsamen Karma. Wir haben Billiarden von Billiarden Karmas gemacht. Welche Karma erzeugt angenehmes Gefühl, welche unangenehmes Gefühl, sehr schwer zu setzen. Weil unser Geist hat gesammelt Samen von unzähligen Leben. Deswegen haben alle Wesen in dem Geist. Das ist Yogacara. Wir haben Affen in dem Geist, wir haben Götter in dem Geist, wir haben hungrige Geister in dem Geist, wir haben Hölle in dem Geist, wir haben Himmel in dem Geist. Alles ist da. Und welcher Bereich gerade kommt, auf Grundlage von welchem Karma, sehr schwer zu schätzen. Deswegen, was ist die Meditation? Dieser Zustand von Gleichgewicht aufrechtzuhalten. Na gut, dann durch zu viel. Okay, na, letzte Frage. Bezüglich Nimitta. Muss es unbedingt erscheinen, wo ich den feineren Atem beobachte, zum Beispiel? Die Nimitta, die man für Versenkung benutzt, muss erscheinen, wo die Berührung ist. Wenn Sie ganze Körper betrachten, dann die Berührung wird mit ganzem Körper. Wenn Sie eine Stelle, wo Sie an den Nasenlochen Atemzüge betrachten, dann wird Nimitta dort erscheinen. Wenn sie ganzen, dann wird Nimitta dort erscheinen, natürlich. Wichtig ist, dass man arbeitet mit der Berührung, das klar ist. Dann der Geist kann bleiben. Wenn die Berührung nicht klar ist, dann der Geist bleibt nicht. Und dann wird er sich nicht fokussieren. Der Geist kann sich fokussieren nur an dem Objekt, wo der klar ist. Der Objekt, das nicht klar ist, der Geist kann sich nicht fokussieren. Das ist Gesetz des Geistes. Und wenn der Geist sich nicht fokussiert, er kommt nicht zu Befriedigung. Und allmählich, wenn wir eine Reife haben in der Meditation, der Geist bleibt kein konkretes Objekt sich zu fokussieren, aber er kann sich fokussieren an die Leerheit, das sich nicht zu fassen lässt. Aber das ist ein langer Prozess. Wenn man das geschafft hat, dann scheint er in der Welt wie ein Mond, das von den Wolken gelöst ist. Aber das dauert, ist ein Prozess. Wenn man das versteht, dauert es kürzer. Wenn man das nicht versteht, dann wird es wohl unzählige Leben dauern. Na prima, dann heute genug. Machen wir 15 Minuten Pause und dann fangen wir an zu meditieren.